Janis Joplin mit der Cosmic Blues Band live in Dallas, Texas, Ende August 1969 beim International Pop Festival mit den Songs Try und To Love Somebody, letzteres komponiert von Barry und Robin Gibb. Janis Joplins erste Solo-LP nach den zwei LPs mit Big Brother and the Holding Company erschien dann im September 1969. Ende des Jahres wurde die Cosmic Blues Band aber nach diversen internen Unzufriedenheiten aufgelöst. Janis Joplin machte Pause, Urlaub in Brasilien und sie reduzierte ihren Alkohol- und Heroinkonsum. Im Sommer 1970 ging sie mit neuer Band und neuem Selbstbewusstsein wieder auf Tour. Ihr Roadmanager bezeugt, dass sie damals clean war, abgesehen von ihrem Alkoholkonsum. In Kanada reisten damals diverse Bands in einem Festival-Sonderzug von Konzert zu Konzert. In der Juni-Ausgabe des Musikmagazins Mojo gab es einen lesenswerten Bericht über dieses denkwürdige Ereignis, sogar eine Filmdokumentation über die Reise mit Grateful Dead, Janis Joplin und Co. in diesem Festival Express wird in diesem Heft angekündigt. Hier ist ein Ausschnitt aus Janis Joplins Auftritt in Calgary am 4. Juli 1970.